Bayern 2 Radiotexte mit Antonio Pellegrino. In seinem Buch Eine Handvoll Anekdoten lässt der am 11. November 1929 in Kaufbeuren geborene Dichter, Essayist und Übersetzer Hans Magnus Enzensberger sein Leben Revue passieren. In diesem Buch schreibe ich die Kindheitserinnerungen des M. Ich kann nicht versprechen, dass ich nichts Falsches sagen werde. Aber ich glaube nicht, dass ich vorhabe, alles zu sagen. Ich behalte mir das Recht vor, durch Verschweigen zu lügen. Es sei denn, dass ich es mir anders überlege. So Hans Magnus Enzensberger, der uns für die Autorenlesung in seiner Münchner Wohnung empfangen hat. Mit welchen Lügen wird uns Hans Magnus Enzensberger konfrontieren? Und warum hat er für seine Autobiografie die Form der Anekdotensammlung gewählt? Naja, weil die Memoiren lügen ja immer. Also das ist ja eine fatale Geschichte, denn man blickt zurück, man erinnert sich oft an Dinge, die überhaupt nicht stattgefunden haben. Und das heißt, also man weiß eigentlich nur sehr wenig über sich selbst. Und deswegen ist es aufgebrochen in eine Art von Flashbacks, also von Rückerinnerungen, die zum Teil aber auch verdächtig sind, weil man erzählt vielleicht schon das, was einem andere erzählt haben. Also in der Familienlegende zum Beispiel. In jeder Familie gibt es solche Legenden. Und da muss man ganz aufpassen, damit man nicht lügt. Max Liebermann, ein berühmter Maler und zu seiner Zeit ja eine richtige prominente Figur, hat mal eine Bankiersfrau porträtiert und nach dem Porträt hat er sie vor die Staffelei und sie sollte sagen, wie das Bild gelungen sei. Mhm. Und sie war ganz enttäuscht. Mhm. Und Max Liebermann sagte ihr, ja, gnädige Frau, ich habe Ihnen ja gemalt, schöner als Sie sind. Da war sie noch enttäuschter. Wie ist denn das? Bedrückt einen auch das Gedächtnis? Ja, natürlich. Und es gibt ja auch eine Menge von Peinlichkeiten bei dieser Rückerinnerung. Zum Beispiel die Leute, berühmte Leute, die ich gekannt habe. Ja, das ist oft der Inhalt von solchen Autobiografien. Man rühmt sich diese Bekannten und das sind sozusagen die schlechten Anekdoten. Die aber hier nicht vorkommen. Möglichst wenig. Haben Sie deswegen auch im Untertitel die Bezeichnung gewählt, Opus Incertum, also unsicher, unbestimmt? Ja, ja, das ist eigentlich ein römischer Ausdruck. Und zwar haben die Römer damals gesagt, wir bauen einen Neubau aus Bruchstücken. Und das ist sozusagen die Idee, die da zugrunde liegt. Ja, dann beginnen wir unsere Lesung mit dem ersten Kapitel über Ihre Familie. Bitte. Unter Brüdern. M, so heißt diese Figur, M war der älteste von vieren. Darüber lassen sich umfangreiche Romane schreiben. Manche Erzähler tun das und oft behandeln sie dieses Thema, als ginge es um einen Krieg. Wer wird benachteiligt? Wer wird vorgezogen? Niemand hat es leicht mit der wirren Dynamik, die unter Geschwistern besteht. Ems Eltern geben jedem ihrer Kinder zwei Vornamen, wobei sie sich an die Schutzpatrone ihrer Vorfahren halten. Doch dazu wurde jeder mit einem kindlichen Ruf und Spitznamen bedacht, gegen den kein Protest half und der an ihm hängen blieb, bis ans Lebensende, ja sogar darüber hinaus. Und es fängt schon damit an, dass der Erstgeborene sich gewöhnlich aufspielt, als hätte er das Sagen. An ein besonders infames Beispiel erinnert sich M. ungern. Er brachte seinen kleinen Bruder Christian, der im Gewirr der Gassen in der Altstadt leicht die Orientierung verlor, dazu, ihm bis zu einem Laden zu folgen, der sich Stempelpinsel nannte, und versprach: Bei uns können Sie alles drucken. Und nun verlangte M., dass der Kleine das Geschäft betrat und den verblüfften Besitzer aufforderte, sein Versprechen zu halten und den Namen des Bruders zu drucken. Wenn du das nicht machst, laufe ich davon und du findest nicht wieder nach Hause. So drohte er ihm und sah durch das Schaufenster zu, wie der verzweifelte Bruder seinen Wunsch vorbrachte, freundlich, aber bestimmt abgewiesen wurde und weinend zu seinem Peiniger zurückkehrte, der ihn wieder an die Hand nahm. Daheim versäumte der Janni, so lautete sein Spitzname, nicht, sich bei der Mutter über M. und über dieses unerfreuliche Abenteuer zu beschweren. Alle M. nachfolgenden Brüder wehrten sich nach Kräften ihrer Haut. Mussten sie die Schuhe erben, die M. zu klein wurden? Mussten sie sich mit einem Brummkreisel begnügen, der den Reiz der Neuheit längst eingebüßt hatte, und umgefärbte Pullover tragen? Legte der kleine M. seine Brüder herein, die noch kleiner waren als er? Ließ er sie im Regen stehen? Hat er sie geplagt? War er ein Tyrann? Und wen schätzte der Vater? Den Ältesten. Wer war der Liebling der Mutter? Der Jüngste. Solche langweiligen Fragen wurden beim Essen hartnäckig beschwiegen. Aber sie wurden jedes Mal laut, sobald es Streit gab. M. wunderte sich nicht über solche Konflikte, sondern über die rätselhaften Kräfte, die immer, wenn es darauf ankam, den Clan zusammenhielten. Er schreibt sie nicht den Kindern, sondern den Eltern zu. In manchen Familien dauert der Zwist der Brüder an, solange sie am Leben sind. M. erklärt, bei ihnen sei es zum Glück nie so weit gekommen. M. noch einmal zum Verständnis für unsere Hörer. Diese Abkürzung, das sind Sie. Ja, leider. Aber das ist hygienischer mit einer Abkürzung, glaube ich. Naja. Ja, wenn Sie das so sagen, es ist hygienischer, dann wollen wir noch eine weitere Anekdote hören mit dem Titel Eine erste Liebe. Ja, im Süden der alten Reichsstadt Nürnberg wohnte man, wie es hieß, hinter dem Bahnhof, in einer sehr bescheidenen Straße. Villen gab es dort nicht, nur enge Mietwohnungen, Hinterhöfe und Lagerhallen. Die größte Attraktion dieser Gegend war für M. ein kleines Lebensmittelgeschäft in der Nachbarschaft. Diesem Tante-Emma-Laden verdankte er seine erste Lektion in der Warenkunde. Neben einer großen Milchkanne mit einem Trichter standen offene Säcke mit Linsen und Kartoffeln. Auf dem Tresen und in den Regalen waren unbekannte, bunt verpackte Bonbons ausgestellt, die nur wenige Pfennige kosteten. Das Glanzstück des Ladens war jedoch eine große, vor dem Eingang aufgestellte Tafel, die den Kunden mit dem Bild einer großen Pralinenschachtel reizte. Unter diesem Gemälde war eine Reihe von Quadraten zu sehen, die statt einer Aufschrift nur stumme Pünktchen trugen. Was das zu bedeuten hatte, M. verstand es nicht. Glücklicherweise war die Tochter des Krämers, ein blond gelocktes, gleichaltriges Mädchen, bereit, ihm den Sinn dieser mysteriösen Apparatur zu erläutern. Wenn du einen Fünfer hast, musst du ihn in den Schlitz einwerfen. Siehst du das kleine spitzige Ding, das an der Kette hängt? Das ist eine Ahle. Mit der stichst du dann in einen dieser Punkte auf der Tafel. Es klingelt und weiter unten kommt eine Kugel heraus. Und du gewinnst etwas. Eine weiße Kugel bedeutet eine Lakritzenstange. Die grüne eine Rolle Pfefferminz und so weiter. Wenn du Glück hast, triffst du die beste von den Kugeln, die einzige, die golden ist. Dann kriegst du die große Pralinenschachtel. Das Mädchen legte ihm den Arm auf die Schulter, sprach ihm Mut zu und drückte ihm den spitzen Griffel in die Hand. Als er zustach, läutete ein Glöckchen und eine goldene Kugel fiel heraus. Erst als er zu Hause mit seinem unverhofften Gewinn ankam und atemlos berichtete, wie er dazu gekommen war, erklärte ihm die Mutter, dass der schlaue Besitzer eine kleine Lotterie eingerichtet hatte. Die kleine Clara aus dem Laden war die erste Frau, in die er sich verliebte. Das war eine erste Liebe. Es waren eigentlich unbeschwerte Jahre in ihrer Jugend bis dahin. Ja, komischerweise, ich leide ja nicht an der unglücklichen Kindheit. Und das ist eigentlich der Stoff, auf dem sehr viele Romane beruhen, dass man sich gejammert, sich beschwert. Ich hatte eine unglückliche Kindheit und daher kommt alles Weitere. Das ist bei mir leider nicht der Fall. Also kann ich solche Romane nicht schreiben. Sie sind ja eigentlich in Kaufbeuren geboren und hier waren wir nicht in Kaufbeuren. Das stimmt. Das ist so ein erster Ortswechsel. Und das Kapitel heißt, Singers Nähmaschine war die beste. Nie gefehlt hat es M an Tanten und Onkeln. Der Liebste war ihm eine Schwester des Großvaters. Als Kind musste er zwar in den Sommerferien manchmal auf den Bauernhof der Allgäuer Vettern so tun, als helfe er ihnen bei der Heuernte. Man gab ihm einen Rechen in die Hand und auf dem Heimweg durfte er hoch auf dem Heuwagen thronen. Aber viel lieber brachte er ein paar Wochen in dem verwunschenen Häuschen seiner Tante Teres zu. Teres, nicht Therese heißt sie, die Tante Teres. Sie lebte ganz allein am Rand der Kleinstadt Kaufbeuren. Mit den Männern hatte sie nichts im Sinn. Eigene Kinder hatte sie nie. Ihre Vorliebe galt den Buben der Verwandten und Nachbarn, die bei ihr immer willkommen waren. Jedem setzte sie im Sommer ein Nappenglas mit selbstgemachten Holundersaft vor, aus dem lauter kleine Bläschen aufstiegen, weil er mussierte. Im Winter dagegen wurden ihre Gäste mit einem Kakao traktiert. Wie klein sie war! Ihr Teint war dunkel, ihr ergrautes Haar trug sie zu einer Art Dutt gebunden. Sie versorgte die Waisenkinder der Gemeinde mit Latzhosen und Hemdchen. Gewöhnlich ließ sie sich auf einer kleinen Empore am Fenster nieder, wo es nach Mottenpulver und Nähkreide roch. In verschnörkelten Goldbuchstaben war der Name Singer auf der hölzernen Haube der Nähmaschine zu lesen. Ems Mutter hatte diese Maschine geerbt und sie noch lange gebraucht, obgleich es längst neuere Modelle gab, bei denen der Faden nicht riss und die Transmissionsriemen aus schwarzem Gummi nicht mehr abspringen konnten, weil er im Gehäuse verschwunden war. Ebenso wie der brausende Lärm, den das vernickelte Schwungrad hervorrief. Ein Geräusch aus dem 19. Jahrhundert, das sich wie ein behagliches Echo auf die Parole vom sausenden Webstuhl der Zeit rammte. Hinter dem Haus gab es einen Garten, der M. sehr weitläufig vorschien. Dort stand in einer Grotte aus Tuffstein eine Gipsmadonna, die mit einem sternenübersäten blauen Mantel angetan war. M. durfte die Tante Therese manchmal beim Einkaufen begleiten. In der Drogerie schwatzte sie so lange mit dem Besitzer, bis der verschiedene schön verpackte kleine Seifen herausrückte, die nach Jasmin, Pomeranzen und Moschus dufteten. Doch wenn die Tante unterwegs eine Nachbarin traf, wollten die Geschichten, die sie einander erzählten, kein Ende nehmen. Ems Geduld war diesem Ritual nicht gewachsen. Er wälzte sich so lange, schreiend, auf dem Gehsteig, bis die Damen endlich Abschied voneinander nahmen. Zur Strafe zürnte Tante den winzigen Neffen auf dem Dachboden, wo es große, alte Wäschekörbe, Koffer und Kommoden gab. Der Speicher war eine Fundgrube von Schätzen aus den fernen Friedenszeiten vor dem Ersten Weltkrieg. Damals, anno 1869, hatte die Tante als erste von 5 Geschwistern das Licht der ersten Gaslaternen in der Kleinstadt erblickt. Nie wollte sie, dass ein Trödler mit den Hinterlassenschaften aufräumt. M. trat seine Buße mit dem größten Vergnügen an. In den verstaubten Koffern und Truhen fand er Schätze wie einen pelzigen Muff und uralte mit Holzschnitten geschmückte Zeitschriften. Das Beste aber waren die bunten, halb kolorierten Münchner Bilderbogen, auf denen ferne Landschaften, Vulkanausbrüche und biblische Szenen zu sehen waren. Auch mit Max und Moritz machte M. Bekanntschaft. 2 geniale Figuren aus dem Werk von Wilhelm Busch, mit denen sich zu identifizieren ihm leicht fiel. Die Tante Therese hat M. seine infantilen Wutanfälle vergeben. Das Ende dieser eigensinnigen, frommen, herzensguten Frau war entsetzlich. Anfang der 50er Jahre ließ ihr Augenlicht nach. Sie wurde dement und ihre Brüder verstanden nicht mehr, was sie sagte. Der Arzt sprach von einer Zerebralsklerose und verlangte ihre Einweisung in ein Heim nahe der Heilanstalt, einem berüchtigten Ort, der in der ganzen Gegend sprichwörtlich war. Denn in den Jahren der Diktatur waren dort die Helfershelfer der Euthanasie am Werk gewesen. Als sie, die immer für die anderen da war, dort mit 83 Jahren starb, breitete sich in der Familie das verspätete Gefühl aus, dass sie an der Tante Therese manches versäumt hatte. Die Radiotexte am Dienstag zu Gast bei Hans Magnus Enzensberger, der uns einige Anekdoten aus seiner Jugend erzählt. Wurden Sie als Kind verwöhnt? Ja, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich durfte viel. Ob man Kinder verwöhnen darf? Ems überlebender Großvater, der als gefürchteter Korrektor eines Gymnasiums in der Pfalz lebte und sich bester Gesundheit erfreute, riet davon ab, die Kinder gewähren zu lassen. Ems Eltern schlugen seine Mahnungen in den Wind. Zwar durften die Geschwister das Haus im Winter nicht verlassen, ohne rote, selbstgestrickte Rotkäppchenmützen, warme Schals und Fausthandschuhe zu tragen. Sonst hätte ihnen ja eine gefährliche Halsentzündung drohen können. Ansonsten aber ließ man sie in Ruhe. Oft wurden ihnen Wohltaten zuteil, von denen andere nur träumen konnten. Obwohl das Haushaltsgeld nie ganz ausreichte, gab es Spielsachen in Hülle und Fülle. Eine der ersten Gaben, die sein Vater für M bereithielt, war eine selbstgezimmerte, weiß lackierte Schaukelente mit gelbem Schnabel, deren Kufen, weil sich die Nachbarn über das Wummern des Reiters beschwerten, mit einem Belag aus dunklem Gummi versehen werden musste. Spätere Geschenke waren ein Tretroller, ein Dreirad, ein Kaufladen, ein Chemie- und ein Zauberkasten, ein Werkzeugkistchen, auf dem geschrieben stand Schwenks Hämmerchen, und eine fauchende Dampfmaschine mit einem kupferroten Kessel und einem Ventil, das schrille Pfiffe ausstieß. Naja, M verwahrt bis heute einen hölzernen Eisenbahnzug, den sein Vater selbst erbaute, mit Dampflok, Tender, grünen Personen, gelbem Gepäck, roten Speise und blauen Schlafwagen, mit beweglichen Rädern und genauer technischer Beschriftung in weißer Tusche. Ein Wagenpark, der im Lauf der Zeit durch eine komplizierte elektromechanische Anlage der Spurweite 00 mit Bahnhof, Stellwerk und Transformator übertroffen wurde. Zur Adventszeit baute der Vater jedes Mal eine winterliche Krippe auf, die mit Schnee aus Gips bestreut war. Eine Platte aus Graupenglas stellte den zugefrorenen Teich dar. Die Kinder holten Moos herbei, der fürs Buschwerk sorgte. Bunte, bemalte Figuren und ein kleiner Säugling komplettierten die heilige Familie. Und ein silberner Mond glänzte über dem nördlichen Bethlehem. Die seelischen Schäden, die all diese maßlosen Privilegien bei ihm anrichteten, haben sich, wenn man M glauben will, in Grenzen gehalten. Sie hatten ja zu Ihren Eltern ein gutes Verhältnis. Ihr Vater spielt hier bei Ihren Erinnerungen eine besondere Rolle. Ihre Mutter kommt kaum vor hier. Warum? Hatten Sie zu Ihrem Vater eine innigere Beziehung? Das kann man auch nicht sagen. Sie hat sich ja immer um ihre Kinder gekümmert. Die war ja von Beruf eigentlich eine Kindergärtnerin. Ihr erster Job war Kindergärtnerin. Also sie hatte Erfahrung und konnte mit diesen Kindern sehr gut umgehen. Und sie hat eben auch die Balance hergestellt zwischen diesen vier Brüdern. Da ist ein richtiges Theater gewesen, ja. Und die hat es immer alles ausgeglichen. Vier Brüder und eigentlich also fünf Männer mit ihrem Vater zusammen. Das ist richtig, ja. Und trotzdem hat sie, das ist auch sehr interessant, der Vater war natürlich irgendwie die Autoritätsperson, aber wenn man sich mal fragt, wer eigentlich die Weichen gestellt hat, dann war es doch im Hintergrund die Mutter. Die hat nämlich ganz genau gewusst, dass sie regieren kann, ohne den Vater zu stören und zu beschädigen. Es war so etwas wie eine weibliche Raffinesse? Oh ja, natürlich. Das war ja damals in diesem Patriarchat, in diesen alten Zeiten, war das die einzige Möglichkeit, die Macht der Frauen zu äußern. Und wie sie damit umgegangen sind, das war sehr schlau. Und das wissen nur die heutigen Feministen nicht mehr so genau, wie man im Hintergrund regieren kann. Ihr Vater auf der anderen Seite war ja technisch ja sehr versiert. Das hat ja auch mit seinem Beruf was zu tun. Der hatte ja ein Ingenieurstudium, konnte alles Mögliche, hat Maschinenbau studiert, dann hat er Fernmeldetechnik studiert und ursprünglich wollte er gerne eigentlich zur Eisenbahn. Der war so ein Bahnfreak, der hatte immer mit der Bahn was zu tun, aber das hat nicht funktioniert. Und so ist er dann zur Post gegangen, die damals auch das Fernmeldewesen unter sich hatte, also die ganzen Telefone und Telegramme und was es damals gab. Und er hat sich lange gedrückt, bevor er überhaupt in die Partei eintrat. Ja. Obwohl sie ja als Kind verwöhnt wurden, gab es dann doch hin und wieder mal eine Enttäuschung. Ach so, und ja. Und wir hören eine erste Enttäuschung auf Seite 28. Als M noch klein genug war, um sich zwischen den gegrätschten Beinen eines Mannes durchzudrängen, hat man ihm einen Menschen gezeigt, den zu begrüßen sich die halbe Stadt versammelt hatte. Der Alltag war außer Kraft gesetzt, der große Ring war abgesperrt und alle Straßenbahnen standen still. Leute mit Armbinden und Lederkoppeln hatten ein Spalier gebildet, um die Zuschauer zurückzuhalten. Ein Versprechen, ein siedendes Versprechen lag in der Luft. M war nicht alt genug, um zu verstehen, worauf die Leute warteten, aber er ließ sich vom Sog der Menge mitreißen. Er wand sich zwischen den glänzenden Schaftstiefeln der Riesen durch und sah, wie sich auf der breiten, leeren Straße hinter einer Kolonne von Motorrädern ein Wagen mit offenem Verdeck näherte. Eine Wolke von Jubel stieg auf. Die Zuschauer reckten die Hälse, hoben die Arme hoch und stießen Schreie aus. In dem Auto stand ein unscheinbarer, schnurrbärtiger Mann, der stark nach vorne blickte. Seine Haare waren auf die Stirn geklebt. Den rechten Arm hob er abgeknickt nach oben und ließ ihn ruckartig wieder fallen. Dann war die Kavalkade schon vorbei. Der Spalier löste sich auf und die Menge strebte in angeregter Stimmung zu den Bratwurstständen und Biertischen, um sich zu erfrischen. War das alles? M. wusste nicht, was ein Nazi war. Diese Abkürzung kam in seinem Wortschatz nicht vor. Er hätte nicht sagen können, was er erwartet hatte. Aber etwas Unerhörtes muss es doch gewesen sein. Immerhin war der Führer an ihm vorbeigefahren. Gern hätte er zu den Begeisterten gehört, doch verspürte er nur ein flaues Gefühl im Magen. Ihm war so, als hätte man ihm zu Weihnachtsabend ein verheißungsvolles Paket geschenkt und es wäre nur Holzwolle darin gewesen. Seinen Enttäuschungen verdankt M. mehr als seiner Fantasie. Traumabwehr. Mit seinen Träumen wollte M. nichts zu tun haben. Nie warteten diese Träume mit Überraschungen auf. Sie hielten sich hartnäckig an ein festes Repertoire. Ach, da sind sie ja schon wieder, die roten Ameisen. Diesen Albtraum kannte er auswendig. Er ging auf einen jener Fortsetzungsromane zurück, die er gelesen hatte und die ihm Schauer über den Rücken jagten. Eine Farmerfamilie in Afrika, fern der nächsten Ansiedlung, muss mit ansehen, wie sich der Horizont verfinstert. Eine Ameisenarmee fällt in die Gegend ein und überwälzt nicht nur die Ernte, sondern die gesamte Vegetation. Die roten Insekten kommen immer näher. Die Bewohner verbarrikadieren das Blockhaus, in dem sie wohnen. Das Ameisenheer ist unaufhaltsam, nagt an den Balken und rückt durch den Schornstein und die Ritzen der Wand ins Innere vor. Die kribbelnde Masse kriecht an den Beinen hoch und macht sich über die Brust und das Gesicht der Belagerten her. Das ist der Moment, in dem M aufwacht. Er hat ihn kommen sehen, weil er weiß, dass das alles bloß ein Traum ist. Ein anderer illustrierter Roman handelt vom Libellenkrieg. In den Sümpfen am Oberlauf des Nils und durch eine Mutation sind riesige Insekten entstanden. Die Zoologen sprechen vom Luxurieren einer Spezies. Die Libellen, groß wie gepanzerte Hubschrauber, ziehen nordwärts, bedrohen Ägypten und machen sich auf den Weg über das Mittelmeer. Die derzeit tief zerstrittenen europäischen Mächte beschließen angesichts dieser Invasion, ihre Luftwaffen und Kriegsflotten zu mobilisieren und sich gemeinsam zu verteidigen. Man schrieb das Jahr 1936. Im Roman zeichnen sich die deutschen Flieger in der Luftschlacht vor dem Nildelta beim Abschuss der gefräßigen Bestien natürlich durch besonderen Mut aus. Aber auch hier wacht der Träumer in genau dem Augenblick auf, als die Gefahr am größten ist. Auch von langweiligeren und banaleren Träumen wurde M. geplagt, die von versäumten Zügen, verlorenen Schlüsseln und nie bestandenen Prüfungen handeln. Angeödet von solchen wiederkehrenden Heimsuchungen, beschließt er, in Zukunft nicht mehr zu träumen. Das ist leichter gesagt als getan. Immerhin gelingt es ihm, die Erinnerung an den Albtraum zu löschen. Er trainiert eine Gegenwehr, die, wie er später hört, in der Wissenschaft Traumzensur genannt wird. Am Morgen weiß er nicht mehr, welchen Müll das Unbewusste ihm in den Schlaf herbeigeschleppt hat. Jeder Deutung zieht er die Verdrängung vor. M. begreift einfach nicht, wozu das ganze Theater gut sein soll. Von Traumberufen, Traumfrauen, Traumurlauben und ähnlichen Verheißungen will er nie wieder etwas hören, seit er den Angriff der roten Ameisen überstanden hat. Waren Sie ein guter Schüler? Nein, das war langweilig, die Schule, weil manche Kinder lernen ja ganz von selber buchstabieren, also sie lesen halt. Ich meine, wenn auf einer Bäckerei steht, das ist doch kein großes Rätsel. Das heißt eben Bäckerei und muss mit einem B anfangen. Das ist doch ganz einfach, oder? Und so ein bisschen Kopfrechnen kann man auch selber. Muss ja nicht gleich das große 1x1 sein, aber ein bisschen 2 und 3 zusammenzurechnen sollte doch nicht so schwer sein. Das kann doch jeder ohne Schule, ohne Lehrer. Also insofern ist ein Großteil der Primarschule, also der Anfang der ersten Klasse, ist eigentlich total überflüssig. Und das einzige Interesse an einer Schule ist eben, dass man dort Leute trifft, die aus anderen Milieus stammen. Also die von der Gesellschaftsklasse her, vom Einkommen, von der Bekleidung anders. Und das ist doch ganz nützlich, denn da lernt man außerhalb der Familie neue Leute kennen. Und mit denen gibt es Konkurrenzkämpfe, mit denen gibt es Freundschaften und so weiter. Und das ist eigentlich die Funktion einer Schule, nicht der Lehrstoff. Da erwerbt man die sogenannte soziale Kompetenz. Ein bisschen sowas, ja. Würden wir also heute sagen. Es bleibt einem gar nicht anders übrig, weil es ist jeden Tag dasselbe. Und da gibt es Leute, mit denen man sich anfreundet, da gibt es böse Raufbolde, die gefährlich sind und so weiter. Eine Handvoll Anekdoten, unsere Autorenlesung mit Hans-Magnus Enzensberger in den Radiotexten am Dienstag. Wir hören das Kapitel vom Laster der Lektüre. Mit seinen Eltern hat M. Glück gehabt. Die ließen ihn fast immer das machen, was er wollte. Ganz im Gegensatz zu einer Außenwelt, die ihm immerzu mit Vorschriften gekommen ist. Ob in der Schule, bei Aufmärschen oder in Turnhallen. Lehrer, Funktionäre, Mitschüler, Hausmeister, Pfarrer, Polizisten, alle wollten etwas von ihm, das ihm missfiel. Nur zu Hause war Ruhe. Nie hatte er Lust, seinen Vater umzubringen oder mit seiner Mutter ins Bett zu steigen. Zwar weiß er Sophokles und seine Tragödien zu schätzen. Und gerne liest er in den fremdartigen, aber unterhaltsamen Erzählungen Sigmund Freuds. Doch kamen sie ihm exotisch vor, wie die Bilder aus weit entfernten Kolonien. Auch wissenschaftliche Werke wie Autorität und Familie und Triebstruktur und Gesellschaft konnten daran nichts ändern, die ihm später in die Hand fielen. Verbotene Bücher gab es in seinem Elternhaus nicht. Vielleicht deshalb ist er dem Laster des Lesens schon im Alter von 5 Jahren erlegen. Damals hat er sich über die sogenannten Kinderbücher geärgert, die diesen Namen kaum verdienten, weil sie in wenigen Minuten ausgelesen waren. Eine Verknappung des Vergnügens, hinter der er die betrügerische Absicht habgieriger Verleger vermutete. Voluminösere Werke waren ihm lieber. Eines dieser richtigen, dicken, unerschöpflichen Bücher, die Grimmsche Märchensammlung, war in grünes Leinen gebunden, mit Frakturlettern gedruckt und mit Hunderten von Ludwig Richters Holzschnitten geschmückt, in der grauser Vegetation das Auge lange lustwandeln konnte. In der Bibliothek seines Vaters hat er aber auch noch ganz andere spannende Entdeckungen machen können. Das Weib bei den Naturvölkern und die Schönheit des weiblichen Körpers studierte er eingehend mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Ein vielseitiger Mann. Hans Magnus besucht seinen Vater im Büro. Werktags ging der Vater ins Büro, das gleich neben dem Hauptbahnhof in einem Postgebäude lag. Nur dass er dort nichts mit Postboten und Briefmarken zu tun hatte, sondern mit dem Telefon. M. besuchte ihn einmal, um herauszufinden, was er dort eigentlich Trieb, für reibungslose und prompte Verbindungen zu sorgen, so erklärte er seine Aufgabe. Das ist gar nicht so schwer. Eigentlich langweilig. Immer dasselbe. Aber telefonieren wollen sie alle. Was Ausdrücke wie Feldstärkemessung, Hebedrehwähler und Kabelverzweiger, was das bedeutete, wollte M. genau ja auch nicht wissen. Sein Vater wäre lieber zur Bahn gegangen. Zu Hause blätterte er gerne in dicken Kursbüchern. Dort war verzeichnet, wie man am besten nach Sangar oder Vladivostok kam. Sogar Zahnradbahnen, Fähren und Schiffsverbindungen waren angegeben. Einmal zeigte er M., wie man auf großen Bogen grafische Fahrpläne optimieren kann, um bessere Anschlüsse zu erreichen. Er hatte nur keine Lust, bei der Verwaltung der Reichsbahn zu antichambrieren, und so blieben seine Vorschläge in der Schublade liegen. Mit seiner Beamtentätigkeit, die er mit einer Art von Ironie wie mit der linken Hand erledigte, war er unterfordert. Leise vor sich hinsummend saß der Vater abends am Schreibtisch, wo er nicht gestört werden durfte, und gab sich anderen Dingen hin. Er spielte Zither, für die er ganze Partituren transponierte. Er heftete seine Reisen in penibel ausgeführten Statistiken ab und er entwarf Baupläne für Konstruktionen aus seinen unerschöpflichen Metallbaukästen aus dem Hause Trix. Mit Tusche und Farbstift ausgeführte Risse gaben die Bauanleitungen vor. Auf großen Brettern wurden beispielsweise ein meterhoher Leuchtturm, ein Hafenkran oder eine Rheinbrücke aufgebaut. Noch aufwendiger nahm sich sein Vorrat von Ankersteinbaukästen aus. Sorgfältig bereitete er Grund- und Aufrisse seiner Gebäude vor, bis zuletzt ein Palast, ein Hauptbahnhof oder eine Moschee aus gelben, roten und blauen Steinen errichtet waren. Oft zog er sich auf seine Werkstatt auf dem oberen Boden zurück, wo er stitzte, sägte oder Lampen baute. In Alben und Schachteln verwahrte er seine Fotografien. Er besaß eine Leica. Manchmal durfte M. zusehen, wie er in der Dunkelkammer bei rotem Licht seine Aufnahmen entwickelte, wie er das Negativ belichtete, vergrößerte und fixierte. Wie durch Zauberhand erschien das, was er auf den Film gebannt hatte, auf dem Chamois getönten, zackig geraumten Papier, Datum, Objektiv, Blende und Belichtungszeit waren akribisch auf der Rückseite vermerkt und die Rollen mit den Negativen wurden in nummerierten Boxen verwahrt. Heute noch steht in Ems Regal ein Bildband mit dem Titel »Es kommt der neue Fotograf«. Und als es in Deutschland keine englischen Bücher mehr gab, übersetzte Ems Vater mehr als ein Dutzend Romane, Erzählungen und Essays. Die Liste der Autoren ist eindrucksvoll. Sie reicht von Somerset Maugham bis zu P.G. Woodhouse und von Conan Doyle bis zu George Orwell. Die Vorlagen verschaffte er sich antiquarisch. Es waren Broschüren aus der Edition Tauchnitz. Die Manuskripte tippte er auf einer Reiseschreibmaschine ab, heftete und band sie ein. Alles für eine einzige Leserin, meine Mutter. Nie hat er daran gedacht, damit oder mit seinen anderen Liebhabereien Geld zu verdienen. Den Markt überließ er den Kaufleuten, den Gemüsehändlern und den Banken. Eine richtige Karriere wollte ihr Vater gar nicht machen. Die hat er gar nicht angestrebt. Sein Ehrgeiz war irgendwie begrenzt. Er wollte gar nicht so unbedingt befördert werden oder gar in ein Ministerium oder sowas. Das wollte er gar nicht. Er wollte seine Stiefel machen und seine Ruhe haben. Aber es gab ein Intermezzo, da ist er dann doch ins Ausland geschickt worden. Ah ja, ja, gut, das war beim Zweiten Weltkrieg. Plötzlich wurde er nach Paris geschickt. Das war eine komische Episode, eigentlich unpassend zu ihm. Seine Karriere war ja auch aus politischen Gründen für ihn verbaut, gewissermaßen. Später, viel später natürlich, hat M. oft darüber gegrübelt, ob er die Begeisterung, die damals das ganze Land ergriff, geteilt hätte, wäre er nur 10 Jahre älter gewesen. Die Generation seiner Eltern hatte 2 Weltkriege und alle möglichen Wirtschafts- und Hungerkrisen zu überstehen. Im Jahre 1929, als M. zur Welt kam, war die Gründung einer Familie ein haarsträubend kühner Schritt. Er weiß nicht, ob sein Vater ein paar Jahre später die Aufbruchstimmung geteilt hat, die damals Millionen ergriff. Gewundert hätte er sich nicht, auch wenn die Übertreibungen, die sich die Schreihälse auf ihren Kunstgebungen leisteten, ihm sicherlich missfielen. Eigensinnig wie er war, taugte er weder zum Genossen der Moskowiter noch zum Anhänger des neuen Regimes. Eigentlich konnte er Parteien überhaupt nicht leiden. Trotzdem ist er wie seine Amtskollegen im März 1933 der NSDAP beigetreten, weil er sonst seinen Status als Beamter und damit auch als Ernährer der Familie eingebüßt hätte. In einer Mappe aus seinem Nachlass hat M. in späteren Jahren die Titelseite einer Zeitung vom Juli 1934 gefunden. Sie handelte von der Mordaktion nach dem angeblichen Röhmputsch sowie der folgenden Maßnahme und Anordnung des Führers. Dieses Blatt hatte der Vater sorgfältig aufbewahrt. Sein einziger Kommentar waren Ausrufe und Fragezeichen gewesen. Doppelt unterstrichen war die Meldung von der Ermordung des früheren Reichskanzlers Kurt von Schleicher. Hitler fiel zur Erschießung seines Vorgängers nur der lakonische Satz ein: Und es soll jeder für die Zukunft wissen, dass, wenn er die Hand zum Schlag gegen den Staat erhebt, der sichere Tod sein Los ist. Nach dieser Nacht der langen Messer hat M.s Vater viele Illusionen über das Regime verloren. Seitdem äußerte er sich zu Hause nur noch höhnisch über die neuen Machthaber. Eines Tages legte er der Familie einen neuen Kalender auf den Tisch, der für jede Woche das Foto eines nationalsozialistischen Chefs zeigte. »Würdest du den zum Abendessen einladen?«, fragte er seine Frau. »Schau dir diese blonden, reinrassigen Typen an!« Damit verwies er auf einen kleinen, schwarzhaarigen Mann mit einem Pferdefuß. »Arier«, fuhr er fort, »Germanen, nordische Menschen, dass ich nicht lache, ein Verbrecheralbum ist das!« Die Mutter war über diesen Ausbruch erschrocken, auch wenn sie seine Meinung durchaus teilte. Allen, die am Tisch saßen, auch M. und seinem Bruder, war klar, dass sie eine solche Unterhaltung für sich behalten mussten. Die Heimlichkeit bewirkt bei Kindern immer mehr als das Geschrei. Nie hat er am Rockaufschlag des Vaters das Parteiabzeichen gesehen. Die pünktlich eintreffenden NS-Schulungsbriefe landeten im Papierkorb. Von den zahlreichen Versammlungen und Kundgebungen hat er sich immer ferngehalten. Ein Widerstandskämpfer war er nicht. Noch 1940 war er vom Sieg über Frankreich unverkennbar begeistert. Aber nach jedem Raptus kehrten bald Ernüchterung und Sarkasmus wieder. Geschrei und Größenwahn fand er abstoßend. Mit Parteigenossen, die er als Gesocks oder Gesindel bezeichnete, wollte er nichts zu tun haben. War das bürgerlicher Antifaschismus oder war es Klassendünkel? Das konnte M. schon deshalb nicht entscheiden, weil er damals nicht wusste, was diese Ausdrücke bedeuten. Bis heute ist er seinem Vater dafür dankbar, dass er ihn mit seinem Widerwillen geimpft hat. Bilder aus dem Parteikalender. Das war unsere Autorenlesung mit Hans Magnus Enzensberger, der am 11. November seinen 90. Geburtstag feiert. Das Buch Eine Handvoll Anekdoten ist im Surkamp Verlag erschienen. Tontechnik und Bearbeitung Christian Schimöller und Daniela Röder.